Reiter jagte über die Prärie. Sein langes schwarzes Haar, das mit einer Klapperschlangenhaut durchflochten war, wehte um seinen Kopf. Eine dreifache Kette von Krallen des grauen Bären schmückte seinen Hals und in der Hand hielt er ein Doppelgewehr, dessen Holzteile mit silbernen Nägeln beschlagen waren, die in der Sonne blitzten. Ein lauer Wind strich sanft über Busch und Gräser. Nichts ließ erkennen, dass hier vor kurzem ein brutaler Mord geschehen war, bis der Reiter auf den Toten stieß, der hinter einem Felsstück verborgen lag. Über ihn gebeugt kniete ein langer, hagerer Weißer. Evans, eine Rothaut. Der weiße Mann braucht sich nicht zu fürchten. Ich bin nicht sein Feind. Außerdem sieht der Apache, dass du nicht der Mörder bist. Die Spuren im Gras sprechen dich frei. Es ist wahr. Ich habe ihn nicht umgebracht. Von Süden her sind zwei Männer auf ihren Füßen gekommen. Der eine versteckte sich dort hinten im Gebüsch. Und der bist du. Der andere ging weiter in die Prärie hinaus. Da kamen die Reiter, die ihm folgten. Sie schossen ihm eine Pistolenkugel in den Kopf. Zwei ritten fort, der dritte nahm die Leiche aufs Pferd, ritt hierher, warf sie hinter den Felsen und jagte dann südostwärts davon. Ist es so? Genau so. So magst du mir sagen, warum man deinen weißen Bruder erschossen hat? Warum? Ich habe keine Ahnung. Bist du den Mördern schon früher begegnet? Gestern. Am Nachmittag hatte ich Keller getroffen. Keller, so hieß der Tote. Er wollte nach Sheridan und wir beschlossen, unseren Weg gemeinsam fortzusetzen. Am Abend kamen wir zu einer Farm, einen halben Tagesmarsch von hier. In der Gaststube saßen die Schurken. Sie luden uns zum Kartenspiel ein und raubten mich völlig aus. Sie spielten nicht ehrlich. Und deinem Gefährten haben sie ihm auch alles abgenommen? Nein. Er sagte ihnen, er wäre ein armer Flüchtling und bewies es ihnen, indem er ihnen einen Brief zeigte. Einen Brief? Haben sie diesen behalten? Nein. Keller bekam ihn zurück. Wo steckte er ihn hin? In die Brusttasche seines Rockes. Er ist nicht mehr da. Ich habe in alle Taschen des Toten gegriffen und keinen Brief gefunden. Also ist es dieses Schreiben, das Sie bewogen hat, umzukehren und euch einzuholen? Schwerlich. Der Brief enthält nur eine Empfehlung eines Ben Norton in Kingsley an einen Ingenieur Cheroy in Sheridan, Keller als Sekretär einzustellen. Damit ist meine Vermutung bestätigt. Dein Gefährte wollte nach Sheridan. Zwei von den Mördern sind nordwärts geritten in der Richtung dieses Ortes. Sie wollen auch dorthin. Sie haben ihm den Brief abgenommen, um sich seiner zu bedienen. Warum haben sie das Gesicht des Toten entstellt? Damit man ihn nicht erkennen kann. Man soll nicht wissen, dass Keller tot ist. Er darf nicht gestorben sein, weil einer der Mörder sich für Keller ausgeben will. Aber zu welchem Zweck? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es erfahren. So willst du ihnen folgen? Ja. Will der weiße Mann mit mir kommen? Gern. Vielleicht bekomme ich dann auch mein Geld wieder, das die Burschen mir geraubt haben. Aber bis Sheridan ist es noch weit und ich habe kein Pferd. Ilchi wird uns beide tragen. Kennst du mich? Nein. Ich selbst bin Hartley und verstehe mich auf die Heilkunst. Ich ziehe von Farm zu Farm, um zu sehen, ob jemand meiner Medizin bedarf. Ich bin Winnetou, der Häuptling der Apachen. Meine Hand richtet sich gegen die Bösen und mein Arm schützt jeden, der ein gutes Gewissen hat. Wir wollen jetzt deinen Gefährten begraben und dann aufbrechen. Wir werden die Nacht durchreiten, denn diese Bleichgesichter haben sicher Schlimmes vor. Vielleicht ist es Winnetou möglich, es zu verhüten. Aber werden wir uns in der Finsternis nicht verirren? Winnetou verirrt sich nie, weder bei Tag noch in der Nacht. Er ist wie der Stern, der sich stets an der richtigen Stelle befindet und kennt alle Gegenden des Landes so genau, wie das Bleichgesicht die Räume seines Hauses kennt. Hau! Ist Winnetou sicher, dass wir nicht im Kreis reiten? Der Nebel wird immer dichter. Das sind die Nebel des Smoky Hill Flusses. Wir werden ihn bald erreichen. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die zu dieser Stunde unterwegs sind. Unheimlich, wie der Reiter aus dem Nebel tauchte, vorbeiflog und blitzschnell wie ein Spuk wieder verschwand. Es gibt nur zwei Bleichgesichter, die so reiten wie dieser Mann. Old Shatterhand und Old Firehand. Old Shatterhand kann es nicht gewesen sein, denn er ist oben am Silbersee, wo ich mit ihm zusammentreffen will. Aber Old Firehand soll sich jetzt in Kansas aufhalten. Sollte er der Reiter gewesen sein? Vorwärts, Ilchi! Old Firehand, der große weiße Jäger? Er und Old Shatterhand sind die besten und tapfersten Bleichgesichter, die Winnetou kennt. Er ist ihr Freund. Der Mann schien es eilig zu haben. Wohin mag er wollen? Nach Sheridan, denn seine Richtung ist die unsrige. Links liegt der Eagle Tail. Und dort vor uns befindet sich die Fort, die über den Smoky Hill führt. Wir werden sie gleich erreichen. Und in Sheridan werden wir erfahren, wer dieser Reiter war. Wenig später sahen die beiden den Fluss vor sich, und mit sicherem Instinkt lenkte der Apache sein Pferd genau an die Stelle, wo sich die Furt befand. Am jenseitigen Ufer angekommen, durchquerten sie offenes Grasland. Die Nebel begannen sich zu zerteilen, wurden vom Morgenwind auseinandergetrieben. Im Licht der aufgehenden Sonne lag Sheridan. Der Ort bestand aus einer Anzahl Stein- und Blockhütten, einigen kleineren Hotels und Saloons, wo die Bahnarbeiter nach Feierabend Entspannung und Vergnügen suchten. Auf einer kleinen Anhöhe lag ein größeres Gebäude, das die weithin sichtbare Aufschrift trug: Charles Charroy, Ingenieur. Hier machte Winnetou Halt und betrat mit seinem Begleiter das Haus. Ein junger Weißer erhob sich hinter einem mit Papieren bedeckten Tisch, betrachtete mit freundlich erstauntem Blick den Apachen. Was kann ich für euch tun, Meshuas? Wir suchen den Ingenieur, Mr. Charroy. Well, da bin ich. Ich bin Winnetou, der Häuptling der Apachen. Und das Bleichgesicht ist Mr. Hartley. Ich bin erfreut, den berühmten Häuptling der Apachen kennenzulernen. Mr. Hartley? Sir? Platz, Fango. Na, sei ein braver Hund. Platz! Ja, so ist brav. Er ist Fremden gegenüber immer misstrauisch. Nun, was führt den Häuptling der Apachen zu mir? Kennt ihr ein Bleichgesicht, das in Kingsley wohnt und Bent Norton heißt? Dieser Mann ist einer meiner besten Freunde. Und kennt ihr auch das Bleichgesicht Keller, seinen Schreiber? Nein, seit mein Freund in Kingsley wohnt, habe ich ihn noch nicht besucht. So hört, was Winnetou euch zu sagen hat. Ein Weißer wird heute zu euch kommen und sich für den Schreiber Keller ausgeben. Er wird euch ein Empfehlungsschreiben eures Freundes Norton übergeben, um in eurer Schreibstube Arbeit zu finden. Doch dieses Bleichgesicht ist ein Mörder, der in der Prärie den wirklichen Schreiber Keller erschossen hat. Dieser Mr. Hartley hier hat gesehen, wie der Mord geschah. Ja, es waren noch zwei andere an der Untat beteiligt. Alle drei gehören zu einer Bande von Tramps, die mich am Tag zuvor ausgeraubt haben. Evans, das passt genau. Ich habe nämlich soeben erfahren, dass eine Horde Tramps am Eagle Tail lagert und einen Überfall auf die Kasse mit den Lohngeldern der Bahnarbeiter plant. Aber das Beste ist, Winnetou spricht selbst mit dem Mann, der mich über die Absicht der Schurken unterrichtete. Augenblick, ich werde ihn rufen. Sir, darf ich euch bitten? Hier ist ein Freund von euch mit einer wichtigen Nachricht. Winnetou, Bruder! Old Firehand. Bei Jove, ich freue mich, meinen roten Bruder so unverhofft wiederzusehen. Winnetou sah dich schon beim Tagesgrauen, als Old Firehand im Nebelmeer an uns vorüberjagte. Und du hast mich nicht angerufen? Der Nebel umhüllte dich, so dass dich der Apache nicht genau erkennen konnte. Und wie der Sturm der Ebene warst du vorüber. Ja, ich hatte es eilig, um rechtzeitig hier anzukommen. Es sind über 200 Tramps im Anzug. Dann hat sich Winnetou nicht getäuscht. Die Mörder sind die Kundschafter, die ihnen vorangehen. Mörder? Kundschafter? Darf ich erfahren, was das zu bedeuten hat? Der Häuptling der Apachen ist nicht der Mann vieler Worte, sondern der Tat. Hier aber steht ein Bleichgesicht, das alles erzählen wird. Am Hartley erzählte seine Erlebnisse und berichtete von dem blutigen Drama, das tags zuvor sich in der Prärie vollzogen. Könnt ihr mir den Mann beschreiben, Mr. Hartley, der Kellers Leiche hinter dem Felsen ablegte und dann davonritt? Gewiss, Mr. Firehand. Den zu vergessen ist fast unmöglich. Über die Stirn lief quer eine tiefe Narbe. Sein Haar war brandrot. Und was besonders auffallen musste, das waren die fehlenden Ohrmuscheln. Kein Zweifel. Der rote Colonel. Und Firehand meint das Bleichgesicht, das sich Brinkley nennt. Ja, hoffentlich läuft er mir endlich in die Arme. Ihr glaubt also, dass wir hier mit einem Überfall rechnen müssen? Vorerst nicht. Dafür ist Brinkley ein zu ausgekochter Bursche. Er wird sich erst vergewissern wollen, ob sich ein Überfall lohnt und wo die Kasse mit den Lohngeldern aufbewahrt wird. Darum schickt er einen Kundschafter hierher, der sich anhand des Empfehlungsschreibens bei euch einschleicht, um für den Colonel zu spionieren. Ich könnte von Fort Wallace 100 Soldaten zu unserem Schutz anfordern. Vielleicht wird das gar nicht nötig sein, Mr. Geroy. Wir wollen nichts überstürzen. Übrigens, Mr. Hartley scheinen die Ereignisse sehr mitgenommen zu haben. Dazu der anstrengende Ritt vergangene Nacht. Gebt ihm ein Bett, Mr. Geroy, wo er sich ausruhen kann. Selbstverständlich, Mr. Firehand. Kommen Sie, Mr. Hartley. Danke, Sir. Auf Wiedersehen, Messieurs. Mein weißer Bruder traut dem Bleichgesicht nicht, weil er es weggeschickt hat. Nur eine Vorsichtsmaßnahme. Wir kennen ihn nicht gut genug, um in seiner Gegenwart zu beraten. Mein Bruder ist klug und vorsichtig wie der Fuß, bevor er in das Wasser der Krokodile tritt. So, Mr. Hartley wird aufs Beste versorgt. Mein Diener kümmert sich um ihn. Und uns wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als uns einstweilen in Geduld zu fassen, bis der Kundschafter dieses Brinkley eintrifft. Der Apache denkt anders. Jeder Krieger kann auf zweierlei Weise kämpfen. Er kann angreifen oder sich verteidigen. Wenn Winnetou nicht weiß, wie und ob er sich verteidigen kann, so greift er lieber an. So will mein roter Bruder vom Plan der Tramps gar nichts wissen? Er wird ihn erfahren. Aber warum soll der Häuptling der Apachen sich zwingen lassen, nach dem Plan der Gegner zu handeln, wenn es ihm leicht ist, sie zu zwingen, sich nach dem seinigen zu richten? Du hast also bereits einen Plan? Ja. Diese Tramps sind keine Krieger, mit denen man ehrenvoll kämpfen kann. Winnetou wird nicht warten, bis der Kojote ihn beißt, wenn er ihn vorher in einer Falle bezwingen kann. Und kennt der Häuptling eine solche Falle für die Tramps? Winnetou kennt eine. Und wir werden sie stellen. Diese Kojoten kommen, um die Kasse der Bleichgesichter zu rauben. Ist die Kasse hier, so kommen sie hierher. Ist sie anderswo, so gehen sie dorthin. Und befindet sie sich im Feuerwagen, so werden sie ihn besteigen und ins Verderben fahren. Und den Menschen, die hier wohnen, geschieht nichts. Das ist eine großartige Idee. Mein roter Bruder meint, dass wir die Kerle in den Zug locken sollen. Das ist die Lösung. Es wird Ihnen nur nicht einfallen, einzusteigen. Oh doch, Mr. Geroy. Sie steigen ein, wenn wir Sie durch die Kasse hineinlocken. Ihr stellt den Kundschafter, der sich für diesen Keller ausgibt, als Schreiber ein und macht auf Vertrauen. Ihr erwähnt ganz beiläufig, dass hier ein Zug hält, der eine große Summe Geld transportiert. Könnt ihr zu diesem Zweck eine Art Sonderzug zusammenstellen? Das lässt sich machen. Gut. Dann sehen wir uns jetzt mal auf der Landkarte die Bahnlinie im Umkreis von Sheridan an. Ich bin überzeugt, wir finden eine geeignete Stelle, wo die Falle für den roten Colonel und seine Leute zuschnappen kann. Gegen Mittag traf der Kundschafter des Colonel in Sheridan ein. Mr. Geroy befolgte genau die Anweisungen Old Firehands. Und als der angebliche Schreiber sich am Abend zurückzog, lagen Winnetou und Old Firehand hart an der Kante des Flachdaches, unmittelbar über dem Fenster, das zum Zimmer des Tramps gehörte. Ihre Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Längst war die Nacht hereingebrochen, langsam stieg der Nebel über dem Fluss auf. Aus den Saloons drang das Geklimper von Musik, das der Wind auffing und wieder verwehte. Glaubt Winnetou noch immer, dass der Schreiber einen Kumpan erwartet, der Brinkley Nachricht bringen soll? Hört mein Bruder den Schrei des Nachtvogels? Er wird von einem Bleichgesicht ausgestoßen. Der Speer ist da. Tatsächlich. Unter uns öffnet sich das Fenster. Woodward! Ja? Wo stehst du? Ich kann dich nicht sehen. Ganz nah an der Wand. Genau unter deinem Fenster. Mach's kurz, Dugby. Hast du schon was rausbekommen? Und ob. Der Colonel kann zufrieden sein mit mir. Hör zu. Keine lange Vorrede, Mann. Beschränk dich auf das Wesentliche. Tu ich ja. Also, morgen Nacht kommt ein Sonderzug durch Sheridan mit 4x100.000 Dollars. Dugby, spinn nicht rum. Das ist doch Unsinn. Es ist wahr. Der Zug kommt von Kansas City und fährt nach Kit Carson. Das Geld ist für die neue Strecke bestimmt. Ich habe den Brief und die Depesche mit eigenen Augen gelesen. Mann, Dugby. 400.000 Dollar. Das wäre ein Ding. Es kommt noch besser. Ab Sheridan soll der Ingenieur und noch ein zweiter Mann als Sonderbeamter auf der Lokomotive bis Fort Wallace mitfahren. Der zweite Mann soll ich sein. Oh, das ist der beste Witz, den ich seit langem gehört habe. Ein Tramp bewacht einen Geldtransport. Leise, leise, Woodward. Schon gut, Dugby. Und wann soll der Zug ankommen? Um 3 Uhr nachts. Okay, Dugby. Ich werde den Colonel verständigen. Mann, den Zug kaufen wir uns. Das wird ein Dollarregen wie noch nie. Bis morgen, Dugby. Und bleib auf Posten. Das Warten hat sich gelohnt. Unsere Rechnung geht auf. Die Kojoten werden in die Falle laufen, aus der sie nicht mehr freikommen. Hau! Woodward sprengte durch die Nacht, als wäre der Teufel hinter ihm her. Was er von Dugby gehört hatte, übertraf seine kühnsten Vorstellungen. Wie ein Trunkener hetzte er sein Pferd entlang des Flusses zum Lager der Tramps. Es ging auf Mitternacht. Doch im Camp dachte niemand an Schlaf. Die Spannung, mit welcher Nachricht Woodward zurückkommen würde, hielt die Männer wach. Ein Haufen verwahrloster Burschen, unrasiert, ungekämmt, in schmutziger, zerschlissener Kleidung. Einige vergnügten sich beim Würfelspiel, andere ließen die Whiskyflasche kreisen. Ein Teil hockte um das Lagerfeuer und grölte ein Lied. Der Colonel, groß und hager, ging unruhig hin und her. Fuchsrot leuchtete sein Haar beim Schein des Feuers. Hufschlag klang auf, kam näher und näher. Na endlich! Woodward ist zurück! Hey, Colonel, Woodward ist wieder da. Idioten, ich bin weder taub noch blind. Los, hau ab, Brauner. Such dir ein Stück Rasen. Was hast du dir verdient? Ja, erzähl schon. Ja, los! Ruhe! Maul halten, habe ich gesagt. Also, was ist, Woodward? Hast du Dugby gesprochen? Ja, die Sache läuft. Charoy ist ihm auf den Leim gegangen und hat ihm auf Anhieb volles Vertrauen geschenkt. Na quatsch nicht rum, pack aus. Also, in einem Satz. Morgen Nacht haben wir Gelegenheit, 400.000 Dollar zu kassieren. 400.000! Sag das nochmal. Ganz langsam und deutlich, Woodward. Ich sagte, dass wir morgen 400.000 Dollar kassieren können. Ein Sonderzug kommt von Kansas City, um das Geld nach Kit Carson zu bringen. Der Zug hält in Sheridan an, wo der Ingenieur zusteigt, um die Bewachung bis Fort Wallace zu übernehmen. Und nun kommt das Verrückteste. Dugby soll den Ingenieur begleiten. Was? Das darf doch nicht wahr sein! Als Bewacher eines Geldtransports! Das ist ja ein Witz! Ja, das habe ich auch gesagt. Aber es ist die Wahrheit. Fahren in dem Zug Soldaten zur Bewachung mit? Nein, das hätte mir Dugby bestimmt gesagt. Die kutschieren also fast eine 500.000 einfach so durch die Gegend. Gar nicht dumm. Ein Zug, der nach außen hin nicht als Geldtransport zu erkennen ist, wäre für Leute wie unsereins uninteressant. Aber jetzt wissen wir es besser. die sich das ausgedacht haben, sozusagen einen leeren Zug auf die Reise zu schicken, kommen sich wahrscheinlich sehr klug vor. Ihre Gesichter möchte ich sehen, wenn sie merken, dass sie aufs falsche Pferd gesetzt haben. Das ist vielleicht ein Ding, Colonel. Und wie soll der Überfall nun abrollen? Ganz einfach. Unser Haupttrupp bricht heute Abend nach Sheridan auf und legt sich in der Nähe der Station auf die Lauer. Eine kleinere Gruppe reitet in Richtung Fort Wallace bis zu einer Stelle, die geeignet ist, den Zug anzuhalten und die Geldkisten zu verladen. Wenn der Transport so geheim ist, wie Duckby sagt, wird außer ihm und dem Ingenieur niemand am Bahnhof sein. Und folglich ist nichts einfacher, als aus unserem Versteck zu stürmen und auf den Zug zu springen, sobald er die Station verlässt. Genau. Und sollte sich herausstellen, dass an der Angel ein Haken hängt, können wir uns immer noch rechtzeitig aus dem Staub machen. Wir müssen auf jeden Fall auf der Hut sein. Denn wenn ich ehrlich bin, so scheint mir das Vertrauen, das Geroy unserem Duckby gleich am ersten Tag entgegenbringt, ein wenig verdächtig. Ich halte diese Bedenken für überflüssig, Colonel. Vergiss nicht, aufgrund des Empfehlungsschreibens muss der Ingenieur Duckby für Keller halten. Und den hat ihm immerhin ein persönlicher Freund aus Kansas hierher geschickt. Das ist richtig. Trotzdem, ein Überfall ist kein Osterspaziergang. Denkt daran und lasst euch nicht total volllaufen heute Nacht. Wir brauchen für das Unternehmen alle einen klaren Kopf. Okay, Kinder, das wird ein Fischzug. 4 mal $100,000. Übrigens, Woodward, du springst zu Duckby auf die Lokomotive. Und dann dürfte es für euch ja wohl ein Kinderspiel sein, den Ingenieur auszuschalten. Klar, Colonel. Und was geschieht mit dem Maschinisten, der die Lok steuert? Sobald ihr das Feuer seht, das unser Trupp, der Richtung Wallace vorausgeritten ist, anzündet, zwingt ihr den Maschinisten, den Zug anzuhalten. Wenn er Widerstand leistet, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Verstanden, Colonel. Gut. Dann haut euch jetzt aufs Ohr, Männer. Grillen zirpten in der Mittagshitze. Unten im Tal, eingeengt von hohen Felsufern, strömte träge der Fluss dahin. Eine Notbrücke führte über den Abgrund, endete jenseits unmittelbar vor dem Tunnel. Old Firehand sah sich das Terrain prüfend an, prägte sich jede Einzelheit ein, denn dort, in jenem Tunnel, sollte sich das Schicksal der Tramps entscheiden. Schon wurden die Schatten länger, da kamen Winnetou und der Ingenieur angeritten. Endlich. Ich war schon in Sorge, es könnte irgendwelche Schwierigkeiten gegeben haben. Nein, Mr. Firehand. Die Vorbereitungen zogen sich in die Länge, aber nun läuft alles nach Plan. Ungefähr 8 Meilen hinter Sheridan steht der Sonderzug bereit. Der Maschinist ist über jede Phase des Unternehmens unterrichtet und erwartet euch zu gegebener Zeit. Wie viel Wagen? 4. Die reichen aus und außerdem... Je weniger Wagen, desto schneller kann die Lokomotive abziehen. Sehr gut, Mr. Geroy. Und was sagt mein roter Bruder zu diesem Platz? Old Firehand hätte keinen besseren finden können. Hier werden die räuberischen Bleichgesichter ihr Ende finden. Sie haben es nicht anders verdient. Winnetou ist dem Mann, der sich Woodward nennt, in der Nacht gefolgt und hat alles gehört, was er mit dem Anführer gesprochen hat. Mein weißer Bruder hat ihre Gedanken erraten. Sie werden die Feuerwagen überfallen. Sie wollen genauso vorgehen, wie wir es uns erhoffen? Wie Old Firehand es vorhergesagt hat. Oh. Dann sind wir unsererseits vor unliebsamen Überraschungen sicher und brauchen von unserem Plan, in nichts abzuweichen. Sieht mein roter Bruder den kurzen Abschnitt zwischen dem Ende der Brücke und dem Eingang des Tunnels? Winnetou sieht ihn. Dort werden die Bahnarbeiter die Hälfte des Brennholzes abladen, das mit dem Bauzug herangefahren wird. Ach, Mr. Geroy, wie steht es mit dem Bauzug? Er ist schon am Vormittag beladen worden und wird kurz vor Mitternacht nach hier unterwegs sein. Das wird den Trams, die die Station beobachten, keinesfalls verdächtig erscheinen, denn dergleichen gehört zum täglichen Bild eines Bahnhofs. Alright. Nun weiter, Winnetou. Die zweite Hälfte Holz wird am Tunnelausgang gestapelt. Die Bahnarbeiter teilen sich in 2 Gruppen und besetzen Eingang und Ausgang des Tunnels. Mein roter Bruder wird das Kommando am Tunneleingang übernehmen, während ich die Männer an der Tunnelausfahrt befehlige. Winnetou hat verstanden. Er wird jetzt über die Brücke gehen und vor dem dunklen Tor des Berges warten, bis das Feuerross mit den Männern kommt und das Holz bringt. Und ihr, Mr. Geroy? Habt ihr noch Fragen? Nein. Alles klar, Mr. Firehand. Nun gut. Dann reitet ihr zurück nach Sheridan, während mein Ziel der Sonderzug ist. Viel Glück. Ein Licht nach dem anderen war verloschen. Sheridan schlief. Außer den 50 Bahnarbeitern, die für das Unternehmen ausgewählt worden waren, ahnte keiner der Bewohner des kleinen Ortes, wie gefahrvoll diese Nacht war. Die Trams lagen hinter der Böschung des Schienenstranges, starrten angestrengt in die Richtung, aus der die Lichter des Zuges aufleuchten mussten, der ihnen den Dollarregen bescheren sollte. Etwas abseits von den übrigen unterhielt sich der Colonel leise mit Woodward. Hältst du mich für einen Idioten? Es fällt mir doch nicht im Traum ein, alle diese Kerle, von denen die meisten unnütze Halunken sind, bei mir zu behalten. Und noch weniger denke ich daran, denen, die ich nicht brauche, auch nur einen einzigen Dollar von der halben Million abzugeben. Nichts bekommen sie. Nichts. Sie werden es sich nehmen, Colonel. Abwarten, Woodward, abwarten. Ich habe meinen Plan. Du kannst sie nicht abhalten, den Zug zu besteigen. Natürlich nicht. Ich weiß, dass sie alle hineindrängen werden. Ich aber bleibe draußen und warte, bis die Kisten herausgebracht werden. Sobald das passiert ist, werden Duckby und du die Lokomotive wieder auf Fahrt bringen und abspringen, während die, die sich dann noch in den Wagen befinden, der führerlosen Lok ausgeliefert sind. Und dann fröhliche Himmelfahrt. Oder vielleicht besser, fröhliche Talfahrt in die Tiefe des Eagle Tail. Du hast nicht gerade das, was man Gewissen nennt, Colonel. Aber was soll's. Jeder ist sich selbst der Nächste. Okay, ich bin dein Mann. Achtung, da drüben tut sich was. Alles in Ordnung? Ja, Sir. Dann fahrt los mit dem leeren Bauzug. Die Wagen werden in Wallace dringend gebraucht. Well, Sir. Ist mir nur recht, dass ich endlich fortkomme. Meine Kohlen, die ich umsonst zu verfeuern brauche. Habt ihr in Wallace etwas auszurichten? Nichts als eine gute Nacht an den Ingenieur, der wohl bei den Karten sitzen wird, wenn ihr dort angedampft kommt. Good road. Good night, Sir. Na, bist du nun zufrieden? Die Lokomotive bringt harmlose, leere Wagen nach Wallace. Dein Verdacht war völlig unbegründet. Du hast recht. Auf Duckby ist Verlass. In ein paar Stunden gehört uns die Welt. Pünktlich 3 Uhr rief der Sonderzug in Sheridan ein. Charoy kletterte mit Duckby, dem angeblichen Schreiber, auf den Führerstand der Lokomotive. Und schon stampften die Räder. Polternd und zischend rollte der Zug aus der Station. Und dann tauchten sie aus dem Dunkel wie Spukgestalten, sprangen auf die Trittbretter der Wagen. Die Trams hatten den Zug besetzt, glaubten sich schon im Besitz des Geldes, konnten nicht ahnen, dass vorn auf der Lokomotive in eben diesem Augenblick das Schicksal gegen sie entschied. Bindet ihm die Hände auf den Rücken, Mr. Charoy. Was hält euch ein, Messieurs? Ich bin so ganz beiläufig auf eine Lokomotive aufgesprungen. Das ist ja auch die durchaus übliche Art, in einen Zug zu steigen, nicht wahr, Mr. Woodward? Woher wisst ihr meinen Namen? Wer zum Teufel seid ihr? Ich bin Old Firehand. Heller Teufel! Also doch eine Falle. Old Firehand? Ja, Mr. Duckby. Old Firehand. Duckby? Was soll das? Mr. Charoy, so sagt ihr doch was. Schluss mit der Komödie. Mr. Charoy? Nehmt ihm seine Revolver und das Messer ab. So. Und jetzt die Hände nach hinten. Mr. Charoy, das Seil. Das ist ein Irrtum, Sir. Glaubt mir, ihr verwechselt mich. So, das hält. Ihr verzeiht die etwas unsanfte Behandlung. Aber die Fesseln sollen euch hindern, übermütig zu werden. Ich protestiere! Das könnt ihr gerne tun. Nur wird es euch nichts nützen. Also. Ihr beide gehört zu den Tramps, die mir schon auf der Dockfisch zu schaffen machten. die später die Osagen überfielen, dann Butlers Farm angriffen und nun hier aus dem Zug eine 500.000 erbeuten wollen. Davon weiß ich kein Wort. Und doch seid ihr nur zu dem Zweck nach Sheridan gekommen, um im Büro von Mr. Geroy zu spionieren und eure Verbündeten zu benachrichtigen. Außerdem wart ihr und Woodward an dem Mord beteiligt, den der Colonel an Keller beging. Zum letzten Mal, ihr verwechselt mich! Halt's Maul, Dugby! Du siehst doch, wem wir in die Hände gefallen sind. Und alles durch deine Schuld! Durch meine, du Schwein, du Verräter, Feigling! Aha, die Herren kennen sich also doch. Und nun Schluss. Noch einen Laut, wenn ihr nicht gefragt seid. Und ihr sollt mich kennenlernen. Der Zug raste dahin, näherte sich der Stelle, wo die zweite Gruppe der Trams ihn erwartete. Weithin leuchtete ihr flammendes Signal. Die Besatzung auf der Lokomotive ließ es unbeachtet. Von einer Sekunde zur anderen begriffen die Räuber, dass mit Dugby und Woodward etwas schiefgelaufen sein musste. Ihr Geschrei hallte durch die Wagen, Fenster wurden eingeschlagen, Schüsse fielen. Dann donnerte der Zug über die Brücke und fuhr in den Tunnel. Hinter ihm flammte der Holzstoß auf, in den Winnetou die Fackel geschleudert, machte ein Entkommen nach dieser Seite unmöglich. Dann kreischten die Bremsen. Der Zug hielt. Old Firehand und Geroy kuppelten die Wagen ab, fuhren mit der Lokomotive aus dem Tunnel. Dann ließ Old Firehand den Ausgang mit Feuer verschließen. Innerhalb des Tunnels drängten die Trams aus den Wagen, gerieten in helle Panik. Ein Tunnel! Wir stecken in einem Tunnel! Schweine haben an beiden Ausgängen Feuer gelegt! Nein, nicht schießen! Wir bringen uns doch noch die Kraft um! Der Qualm wird immer dicker! Lassen uns hier drin ersticken! Hunde, die wollen uns ausräuchern! Wie kommen wir bloß raus aus dieser Falle? Körnel! Wo ist denn der Körnel? Ich würde mich nicht wundern, wenn er den Braten gerochen hätte und noch rechtzeitig abgesprungen ist. Hilfe! Lasst uns raus! Wir geben auf! Wir wollen raus! Shut up! Ruhe! Hier spricht Old Firehand! Ach, oh, Firehand. Jetzt wundert mich überhaupt nichts mehr. Ihr habt erfahren, wo ich bin. Da gibt es keinen Widerstand. Wenn ihr nicht ersticken wollt, so lasst eure Waffen im Tunnel und kommt heraus. Einzeln, mit erhobenen Händen. Wer seine Waffe behält, wird erschossen. Also versucht keinen Trick. Überlegt es euch und vergesst nicht, dass 100 Gewehre von zwei Seiten in eure Richtung zeigen. Wir nehmen die Bedingungen an. Hauptsache, wir kriegen wieder frische Luft in die Lungen. Wir ergeben uns! Wir ergeben uns, Old Firehead! Ja, wir ergeben uns! Old Firehand ließ eine Bresche durch das Feuer reißen. Hustend und keuchend und fluchend, den erlebten Schrecken noch auf den Gesichtern, kamen die Trams nacheinander aus der Tiefe des Tunnels. Gefesselt wurden sie nach Vorwelles gebracht. Der Colonel war nicht unter ihnen. Keiner der Gefangenen wusste zu sagen, wie und wann es Sprinkly gelungen war, der Falle am Eagle Tail zu entgehen. Uff. Das Bleichgesicht mit den Haaren des Fuchses ist entkommen. Mein roter Bruder darf sicher sein. Eines Tages wird der Weg des Schurken den unseren kreuzen. Und er wird für alle seine Verbrechen bezahlen.